wie noch nie seh ich sie. Wer wird denn weinen, nur wegen einem? Es bricht nicht gleich die ganze Welt zusammen. Kommt mal ein Neuer und ist er teuer, hast du ihn wieder sehr lieb. Zum Beispiel weiß ich noch einen, da würd ich meinen, er will dich immer nur auf Händen tragen. Wer will denn weinen, nur wegen einem, wo es mich auch noch gibt. Wo ist ihr Lachen hin? Doch ich finde sie schön wie nie. Wer wird denn weinen, nur wegen einem? Es bricht nicht gleich die ganze Welt zusammen. Kommt mal ein Neuer und ist er teuer, hast du ihn wieder sehr lieb. Yeah.